Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Die Moderatorin der Radiosendung Elternmagazin diskutiert mit den Eltern Carla und Walter zum Thema Studieren mit Kind. Hallo. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Sendung. Bei uns im Elternmagazin geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Dazu haben wir hier bei uns im Studio 2 Gäste, Carla und Walter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Carla und Walter gehören zu den 5% der Studenten in Deutschland, die nicht nur studieren, sondern auch gleichzeitig Eltern sind. Carla ist alleinerziehende Mutter mit einem Sohn. Walter und seine Frau haben 2 Töchter. Carla, wie entscheidet man sich denn dafür, während des Studiums ein Kind zu bekommen und dazu noch ohne einen Vater dabei? Das ist doch auch sonst schon sehr schwer. Das war keine Entscheidung, das ist so gekommen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber damals war das gar nicht witzig. Übrigens ist das bei den meisten der Fall. Nicht das Alleinerziehen, meine ich, sondern dass die Kinder nicht geplant sind. Nur 2 von 100 Studierenden können sich überhaupt vorstellen, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Und davon machen das dann natürlich auch nicht alle. Und bei Ihnen, Walter, waren Ihre Kinder geplant? Ja. Und jetzt sind wir sehr froh, 2 kleine, süße Töchter zu haben. Einfach war es nicht, obwohl wir wirklich Glück hatten. In welcher Weise? Naja, meine Frau und ich studieren Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es kaum Anwesenheitspflicht. So konnten wir uns abwechselnd um unsere eine Tochter, später unsere beiden Töchter kümmern. Bei anderen Studienrichtungen geht das nicht. Und dann haben uns unsere Eltern unterstützt. Die fanden das, erstaunlicherweise eigentlich, toll, dass wir so früh Kinder haben. Sie sind oft gekommen, wenn wir Prüfungen hatten und so, und haben uns auch finanziell unterstützt. Sagen wir mal, jemand studiert Medizin. Was würden Sie dem empfehlen? Also einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin würde ich nicht raten, während des Studiums ein Kind zu planen. Außer wenn der Partner reich ist und viel Zeit hat. Richtig. Denn allein etwas studieren, wo man keine Anwesenheitspflicht hat, reicht nicht aus. Die finanzielle Situation ist ganz wichtig. Aber studierende Eltern werden doch staatlich unterstützt mit Kindergeld, Schwangerschaftsgeld, Wohngeld. Schon, aber davon kann niemand leben. Obwohl man hier, also in Dortmund, billiger leben kann als zum Beispiel in Düsseldorf oder Berlin. Und deshalb muss man, wenn man nicht wie Walter von den Eltern finanziell unterstützt wird, unbedingt noch nebenbei arbeiten. Und wie schafft man das? Studium, Kind oder Kinder und arbeiten? Tja, schwer. Das Hauptproblem, gerade bei mir, war, dass ich meinen Sohn anfangs nirgendwo lassen konnte. Haben Sie für Ihren Sohn keine Kita finden können? Ja, Kitas, Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderhorte. Da sind wir bei einem wichtigen Thema gelandet. Es gibt sie, aber... In den normalen Kitas können die Kinder nur vormittags, im besten Fall bis früh nachmittags bleiben. Aber als Student muss man oft auch spät nachmittags oder am Abend an die Uni für Vorlesungen oder Seminare. Die einzigen Kitas, die für uns, das heißt für studierende Eltern, wirklich hilfreich sind, sind die Kitas der Universitäten. Da werden die Kinder bis spät abends betreut, bis eben Schluss ist mit den Vorlesungen, den Seminaren und so. Aber wie ich weiß, gibt es bei den Kitas der Universitäten lange Wartelisten. Manche Eltern melden ihre Kinder dort an, sobald sie einen positiven Schwangerschaftstest haben, und haben trotzdem kein Glück. Gott sei Dank hatte ich Glück. Denn alleinerziehende Eltern haben bessere Chancen. Dennoch ist insgesamt die Situation unbefriedigend. Das sieht man auch an den Zahlen. Sie meinen im Vergleich mit den skandinavischen Ländern, wo bis zu 20% der Studierenden Eltern sind, weil dort die Bedingungen eben besser sind? Aber die Verantwortlichen tun immer so, als wüssten sie das nicht. Dabei weiß jeder Student, der ein Kind hat und sich notwendigerweise ein bisschen informiert, was woanders läuft. Auch die Universitätsleitungen sagen immer, dass sie alles nur Mögliche tun. Und okay, die Situation hat sich in den letzten Jahren auch hier in Dortmund und allgemein in Deutschland verbessert. Aber für die studentische Durchschnittsfamilie ist die Situation verdammt hart. Sagen Sie mal, Carla und Walter, Sie wissen eine ganze Menge über die allgemeine Situation von studierenden Eltern. Woher eigentlich? Ich habe für einige Monate während der Schwangerschaft meiner Frau als Berater gearbeitet bei der Arbeitsgemeinschaft zum familienfreundlichen Studium. Das ist eine Initiative, wo studierende Eltern beraten werden und auch versucht wird, eine bessere Situation zu schaffen. Und Carla, wie sie mir hier kurz vor der Sendung erzählt hat, macht das jetzt auch. Und bei so einem Job erfährt man eine ganze Menge über die Situation studierender Eltern allgemein. Bei der Arbeitsgemeinschaft haben wir auch nach dem Studium Kontakt zu den Eltern. Und wir stellen fest, dass es viele Firmen positiv finden, wenn eine Frau während des Studiums Kinder bekommt. Für die Firmen bedeutet das, das ist eine, die mit Problemen fertig wird und die hat bereits Kinder. Bei der gibt es wahrscheinlich keinen Schwangerschaftsausfall. Das ist so. Doch sollte natürlich die zukünftige Karriere nicht der Grund sein, während des Studiums Kinder zu bekommen. Kinder muss man lieben und Beruf und Karriere kommen danach. Und irgendwie wird das schon gehen, so sehe ich das zumindest. Die Liebe zu den Kindern kommt an erster Stelle. Das ist doch sicher eine positive Botschaft. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dieser positiven Botschaft verabschieden wir uns bis zum nächsten Elternmagazin. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Hallo. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer heutigen Sendung. Bei uns im Elternmagazin geht es heute um das Thema Studieren mit Kind. Dazu haben wir hier bei uns im Studio zwei Gäste, Carla und Walter. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Hallo. Carla und Walter gehören zu den 5% der Studenten in Deutschland, die nicht nur studieren, sondern auch gleichzeitig Eltern sind. Carla ist alleinerziehende Mutter mit einem Sohn. Walter und seine Frau haben zwei Töchter. Carla, wie entscheidet man sich denn dafür, während des Studiums ein Kind zu bekommen und dazu noch ohne einen Vater dabei? Das ist doch auch sonst schon sehr schwer. Das war keine Entscheidung, das ist so gekommen. Jetzt kann ich darüber lachen, aber damals war das gar nicht witzig. Übrigens ist das bei den meisten der Fall. Nicht das Alleinerziehen, meine ich, sondern dass die Kinder nicht geplant sind. Nur 2 von 100 Studierenden können sich überhaupt vorstellen, während des Studiums ein Kind zu bekommen. Und davon machen das dann natürlich auch nicht alle. Und bei Ihnen, Walter, waren Ihre Kinder geplant? Ja. Und jetzt sind wir sehr froh, 2 kleine süße Töchter zu haben. Einfach war es nicht, obwohl wir wirklich Glück hatten. In welcher Weise? Naja, meine Frau und ich studieren Wirtschaftswissenschaften. Da gibt es kaum Anwesenheitspflicht. So konnten wir uns abwechselnd um unsere eine Tochter, später unsere beiden Töchter kümmern. Bei anderen Studienrichtungen geht das nicht. Und dann haben uns unsere Eltern unterstützt. Die fanden das, erstaunlicherweise eigentlich, toll, dass wir so früh Kinder haben. Sie sind oft gekommen, wenn wir Prüfungen hatten und so, und haben uns auch finanziell unterstützt. Sagen wir mal, jemand studiert Medizin. Was würden Sie dem empfehlen? Also einem Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin würde ich nicht raten, während des Studiums ein Kind zu planen.